Die moralischen Grundbegriffe, die Professor Geist an mir vermisste, wo hätte ich sie finden sollen inmitten allgemeiner Wirrnis und Korruption? War es meine Schuld, dass ich in ein Zeitalter sittlicher und sozialer Anarchie hineingeboren wurde? Das Europa und besonders das Deutschland der frühen 20er Jahre war zugleich erschöpft und hektisch aufgekratzt. Es war nicht Besinnung, wonach diese ausgepumpte, dekontenancierte Gesellschaft verlangte. Vielmehr wollte man vergessen, das gegenwärtige Elend, die Angst vor der Zukunft, die kollektive Schuld. Die Kolossalorgie des Hasses und der Zerstörung ist vorüber. Genießen wir die zweifelhaften Amüsements des sogenannten Friedens. Nach der blutigen Ausschweifung des Krieges kam der makabre Jux der Inflation. Welch atembeklemmende Lustbarkeit, die Welt aus den Fugen gehen zu sehen. Haben einsame Denker einst von einer Umwertung aller Werte geträumt? Stattdessen erlebten wir nun die totale Entwertung des einzigen Wertes, an den eine entgötterte Epoche wahrhaft geglaubt hatte, des Geldes. Das Geld verflüchtigte sich, löste sich auf in astronomische Ziffern. 7,5 Milliarden deutsche Reichsmark für einen amerikanischen Dollar. 9 Milliarden. 1 Billion, was für ein Witz. Zum Totlachen. Amerikanische Touristen kaufen Barockmöbel für ein Butterbrot. Ein echter Dürer ist für 2 Flaschen Whisky zu haben. Die Herren Krupp und Stinnes werden ihre Schulden los. Der kleine Mann zahlt die Rechnung. Wer beklagt sich da? Wer protestiert? Das Ganze ist zum Piepen. Zum Schießen ist's der größte Ulk der sogenannten Weltgeschichte. Hat jemand geglaubt, nach dem Krieg werde die Menschheit etwas vernünftiger und brüderlicher werden? War irgendein Deutscher naiv genug, sich eine reinigende Wirkung von der Revolution zu erwarten? Als ob wir überhaupt jemals eine Revolution gehabt hätten. Alles Schwindel. Alles Illusion. Die Schieber tanzen Foxtrott in den Palace Hotels. Machen wir doch mit. Schließlich will man auch kein Spielverderber sein. Die Herren und Damen duften nach Casana, made in Germany, fast so fein wie Coty. Wir finden Jazz fantastisch, kolossal. Es ist eine Novität, der letzte Schrei. Hört doch, wie sie schreien. Eine Mieze Katze hat sie aus Angora mitgebracht und die hat sie mir gezeigt die ganze Nacht. Und sonst hatte sie nichts zu tun, da sind wir doch gewitzter. Fabelhaft, der synkopierte Rhythmus, dieses Tempo. Der Herr dort drüben bestellt schon die 3. Flasche Champagner, muss Valuta haben. Komm mit mir nach Brasilien, komm mit mir in die Pampas. Ist es ein Schimmi? Na, ist ja ganz egal. Dort gründen wir Familien, weil ich mit dir zusammenpass. Jeder passt zu jedem, es kommt nicht darauf an. Dieses Mädchen passt zu diesem Jungen ebenso gut wie zum nächsten. Und wenn das Fräulein spröde tut, sie hat vielleicht ein Verhältnis mit ihrem Reitpferd oder mit der Köchin, dann kommen die beiden Buben husch-husch ganz flott und munter ohne Mädchen aus. Der Dollar steigt. Lassen wir uns fallen. Warum sollten wir stabiler sein als unsere Währung? Die deutsche Reichsmark tanzt, wir tanzen mit. Millionen von unterernährten, korrumpierten, verzweifelt geilen, wütend vergnügungssüchtigen Männern und Frauen torkeln und taumeln dahin im Jazz-Delirium. Der Tanz wird zur Manie, zur Idee fix, zum Kult. Die Börse hüpft, die Minister wackeln, der Reichstag vollführt Kapriolen. Kriegskrüppel und Kriegsgewinnler, Filmstars und Prostituierte, pensionierte Monarchen mit Fürstenabfindung und pensionierte Studienräte, völlig unabgefunden. Alles wirft die Glieder in grausiger Euphorie. Die Dichter winden sich in seherischen Konvulsionen. Die Girls der neuen Revue-Theater schütteln animiert das Hinterteil. Man tanzt Foxtrott, Shimmy, Tango, den altertümlichen Walzer und den schicken Veitstanz. Man tanzt Hunger und Hysterie, Angst und Gier, Panik und Entsetzen. Mary Wigman, jeder Zoll eckige Erhabenheit, jede Geste eine dynamische Explosion, tanzt Weihevolles mit Musik von Bach. Anita Berber, das Gesicht zur grellen Maske erstarrt unter dem schaurigen Gelock der purpurnen Coiffure, tanzt den Coitus. Man tanzt in antiken Gewändern, gotischen Rüstungen und mit entblößtem Bauch. Man tanzt à la Isadora Duncan, à la Nijinsky, à la Charlie Chaplin. Man imitiert Indianer, Südsee-Insulaner und die gemarterte Pantomime eingekerkerter Tiere im zoologischen Garten. Ein geschlagenes, verarmtes, demoralisiertes Volk sucht Vergessen im Tanz. Aus der Mode wird die Obsession. Das Fieber greift um sich, unbezähmbar wie gewisse Epidemien und mystische Zwangsvorstellungen des Mittelalters. Die Symptome der Jazz-Infektion, die Zeichen der hüpfenden Sucht lassen sich im ganzen Land bemerken. Am gefährlichsten betroffen aber ist das schlagende Herz des Reiches, die Hauptstadt. Berlin zugleich sensitiv und abgebrüht, blasiert und doch stets erpicht auf neue Sensationen, hat das geistig-moralische Klima Deutschlands niemals zu bestimmen und zu beherrschen vermocht, wie etwa Paris dies in Frankreich tut. Im Gegensatz zur französischen Kapitale ist die Deutsche nicht schöpferisch begabt, sondern nur organisatorisch. Es ist ihr Genie und ihre historische Funktion, die Stimmungen und Tendenzen, die in der deutschen Luft liegen, aufzufangen und zu absorbieren, sie dramatisch auf die Spitze zu treiben. Berlin ist das Hirn, in dem die Emotionen und Intuitionen, die Sehnsüchte und Ressentiments des deutschen Volkes mit wissenschaftlicher Exaktheit und journalistischem Schmiss formuliert werden. Die Metropole kreiert nicht, sie repräsentiert. Wenn das Berlin der Kaiserzeit die aggressive Dynamik des jungen deutschen Nationalismus säbelrasselnd zur Schau gestellt hatte, so spiegelt das Berlin der ersten Nachkriegsjahre mit demselben Eklat die apokalyptische Gemütsverfassung der besiegten Nationen. Schaut mich nur an, schmettert die deutsche Kapitale prahlerisch noch in der Verzweiflung. Ich bin Babel, die Sünderin, das Ungeheuer unter den Städten. Sodom und Gomorra zusammen waren nicht halb so verderbt, nicht halb so elend wie ich. Nur hereinspaziert, meine Herrschaften, bei mir geht es hoch her. Oder vielmehr, es geht alles drunter und drüber. Das Berliner Nachtleben, Junge, Junge, sowas hat die Welt noch nicht gesehen. Früher mal hatten wir eine prima Armee, jetzt haben wir prima Perversitäten. Laster noch und noch, kolossale Auswahl. Es tut sich was, meine Herrschaften, das muss man gesehen haben. Ich war noch nicht ganz 17 Jahre alt, als ich 1923... zum ersten Mal nach Berlin kam, zunächst nur auf eine kurze Visite. Die Inflation näherte sich ihrem schwindelerregenden Höhepunkt. Die Stadt erschien zugleich erbarmungswürdig und verführerisch, grau, schäbig, verkommen, aber doch vibrierend von nervöser Vitalität, gleißend, glitzernd, phosphoreszierend, hektisch animiert, voll Spannung und Versprechen. Ich war im siebenten Himmel. In Berlin zu sein bedeutete an sich schon erregendes Abenteuer. Die prosaischen Avenuen und öden Plätze, alles schien mir zauberhaft belebt, voll von lockendem Geheimnis. Wie köstlich, diese Straßen entlang zu bummeln, mit deren Namen sich mir die Vorstellung von sündigem Hochbetrieb und großer Welt verband. Friedrichstraße, unter den Linden, Tauentzienstraße, Kurfürstendamm. Wie faszinierend, in einem der kleinen russischen Restaurants, die es damals an jeder Berliner Straßenecke gab, die dicke Borschtsuppe zu löffeln und sich von einem exilierten Großfürsten bedienen zu lassen. Die russischen Emigranten, von denen Berlin um diese Zeit wimmelte, übten eine besondere Anziehungskraft auf mich aus. Warum hatten sie fliehen müssen? Waren sie die unschuldigen Opfer bolschewistischer Willkür? Oder hatten sie es ihrerseits arg getrieben, solange sie noch daheim auf ihren Schlössern saßen? Dort mochte es recht grausig lustig zugegangen sein. Man tat sich gütlich an Wodka und Kaviar, während die Leibeigenen geknutet wurden und die Damen sich von dämonischen Popen hypnotisieren ließen. Tja, wer sich mit so barbarisch provokanter Wildheit amüsiert hatte, dem geschah wohl nur recht, wenn er dann das bittere Brot der Verbannung essen musste. Übrigens konnte ich nicht umhin, mich zu fragen, ob das Leben im Exil eigentlich wirklich so sehr bitter sei. Hatte es nicht auch seine Reize, bei aller Gefahr und Unbequemlichkeit? Das Abenteuer begann mit der Flucht aus Moskau. Man verkleidete sich als Bettelmönch, um von der blutgierigen roten Geheimpolizei nicht erkannt zu werden. Nach mühevoller, aber doch auch wieder spannender Wanderung, meist bei Nacht auf schneebedeckten Pfaden, erreichte man schließlich Warschau oder Konstantinopel. Nichts gerettet außer dem nackten Leben. Und ein paar Diamanten von unermesslichem Wert. Durch den Verkauf von Juwelen, ein Hochzeitsgeschenk der Zarin, man trennt sich ungern davon, verschafft man sich genügend Kapital, um nun unverweilt die beliebte Teestube in Berlin aufzumachen. Oder versucht man es mit einem Modesalon in Nizza, einem Bordell in Shanghai? Freilich, es mochte oft recht irritierend sein, dies Nomadenleben von Land zu Land, von einem Erdteil zum anderen, immer gehetzt vom Heimweh nach Mütterchen Russland und von den Agenten der furchtbaren GPU. Aber es hatte doch auch seinen Charme, seinen romantischen Zauber, das unsichere und riskante, abwechslungsreiche, gefahrenreiche, mondän kosmopolitische Dasein der Emigranten. In das Mitleid, das ich für die flüchtigen Prinzen und Professoren aus Moskau, Kiew und St. Petersburg empfand, mischte sich eine andere Emotion, etwas wie Eifersucht, ein irrationaler und absurder Neid. Von ganz ähnlicher Art waren meine Gefühle angesichts der Prostituierten, die allabendlich mit preußischer Disziplin die Tauentzienstraße entlang marschierten. Ich konnte keine der bunten Damen betrachten, ohne innerlich aufzuseufzen. Armes Ding, was für ein Leben sie führt. Aber solche Reaktion war künstlich und konventionell. Der Seufzer kam nicht von Herzen. Ehrlicher war der kleine Junge, der, von den Erwachsenen gefragt, ob er es schön finde, dass die Affa einen so großen Busen habe, mit Ernst und Präzision erwiderte, schön find ich's grad nicht, aber ich seh's gern. Mit den Berliner Huren ging es mir ebenso, schön fand ich sie nicht gerade, aber es machte mir unendliches Vergnügen, ihrer grellen Prozession zuzuschauen. Die Romantik der Unterwelt war unwiderstehlich. Berlin, oder vielmehr der Aspekt von Berlin, den ich sah und den meine Naivität für den einzig wesentlichen, einzig charakteristischen hielt, enthusiasmierte mich durch seine schamlose Verruchtheit. Berlin war meine Stadt, ich wollte bleiben. Aber wie? Das dumme Geldproblem. Am nächsten Tag fuhr ich zurück nach München. Da die Schwabinger Kneipen und Ateliers uns nicht attraktiv erschienen, bildeten wir unsere eigene kleine Bohème, einen flotten, wenngleich etwas kindlichen Zirkel. Ein junger Mann namens Theo finanzierte unsere Eskapaden. Er war es, der uns in die teuren Restaurants und Dancings einführte, die wir bis dahin nur von außen sehnsüchtig betrachtet hatten. Das Odeon Casino, die Regina Bar, den Pavillon Gruß, wo es im Fasching so munter zuging, die berühmte Gaststätte des Herrn Walterspiel, wo man so vorzüglich speiste. Ja, es war eine recht bunt gemischte Clique, für deren Amüsement Theo mit träumerischer Nonchalance seine Milliarden springen ließ. Aber dem kleinen Nachkriegskreis fehlte doch das dynamische Zentrum, bis Pamela Wedekind, die Tochter des großen Dichters, zu uns kam. Pamela wurde bald unsere beste Freundin. Sie war unzertrennlich von Erika und mir. Wenn man sich nicht gerade mit Theo zu kostspieligen Exkursionen aufmachte, so traf man sich meist in der Wedekindschen Wohnung, einem bürgerlich behaglichen und geräumigen, aber doch leicht exzentrisch ausgestatteten Appartement in der vornehmen Prinzregentenstraße, nicht weit von den Ufern des Isarflusses. Natürlich ließ Pamela sich auch hin und wieder bei uns in der Poschinger Straße sehen, aber nicht sehr häufig und niemals ohne eine gewisse Befangenheit. Zwischen ihr und unseren Eltern fehlte es an jener spontanen, unmittelbaren Beziehung, die man so treffend als Kontakt bezeichnet. Was besonders den Zauberer betrifft, so war unsere neue Gefährtin ihm entschieden unheimlich. Er hatte Wedekind auf seine ironisch distanzierte Art bewundert, vielleicht sogar geliebt, ohne ihm übrigens menschlich je so nahe zu kommen wie etwa sein Bruder Heinrich, der zu den nächsten Freunden des Dramatikers zählte. Aber das vertrackte, doppeldeutige Pathos, das ihn an Wedekind fasziniert und erschüttert hatte, irritierte ihn in der weiblich reduzierten Version, in der es sich ihm nun präsentierte, nicht von der Bühne herunter, sondern in unserem Esszimmer oder am Kamin, in der Diele. Pamelas grelle Manieriertheiten waren nicht nach seinem Geschmack. War unsere Freundin affektiert, künstlich, unnatürlich? Ja und nein. Gewisse Charaktere, zu denen wir Pamela rechnen dürfen, sind von Natur unnatürlich. Die leidenschaftliche Gebärde und die Leidenschaft lassen sich bei ihnen nicht voneinander trennen. Spiel und Passion sind eins. Ohne Frage, die Tochter des Komödiantendichters war durchaus Komödiantin. Sie gefiel sich in ihrer hochstilisierten theatralischen Art und manchmal übertrieb sie wohl halb bewusst den eigenen Stil bis zum Lächerlichen. Das mephistophelische Mienenspiel und die pointierte Diktion wirkten zuweilen komisch. Das soll aber nicht heißen, dass sie eines echten, starken Gefühls nicht fähig gewesen wären. Im Gegenteil, sie bewies in der Freundschaft dieselbe exzessive Hingabe und Leidenschaft, den gleichen Fanatismus, der für ihren Vaterkult charakteristisch war. Die Atmosphäre im Hause Wedekind war immer geladen mit geheimen oder nicht so sehr geheimen Spannungen, wie die Dialoge des verstorbenen Hausherrn, dabei aber nicht ohne Wärme und die obligate Münchner Gemütlichkeit, die ja übrigens auf eine etwas versteckte Art auch irgendwie zum Wedekindschen Stil gehört. Tilly war eine höchst charmante und generöse Hausfrau, gerade wegen ihrer träumerischen Nonchalance und Zerstreutheit. Während sie ihre Kavaliere empfing, bewirtete Pamela ihre Freunde im Nebenzimmer. Dazu kamen dann noch die Besucher der jüngeren Tochter, Kadidja, eines süßen und wilden Geschöpfes, damals 14-jährig. Ich war bezaubert von ihr. Und die Gäste einer kapriziösen Dame, die bei den Wedekinds lebte. Sie nannte sich Sybil Wayne und war früher Schauspielerin gewesen. An Schauspielern fehlte es nie in diesem gastlichen Hause. Meistens waren es solche, die man in den Dramen Wedekinds auf der Bühne gesehen hatte. Der große Albert Steinrück zum Beispiel tauchte häufig dort auf. Wodurch die ständig neu belebte, immer wieder rituell zelebrierte Anspielung auf die Wedekind-Tradition besonders betont wurde. Manchmal stellten sich auch junge Dichter ein, die den Meister mit zeitgemäßeren Mitteln zu imitieren oder übertreffen suchten. Ich erinnere mich beispielsweise an ziemlich lärmige und feuchte Abende mit dem forschen Zuck, Karl Zuckmeier, der Tochter des Hauses Konkurrenz machte, indem er in eine rote Pferdedecke gewickelt seinerseits allerlei Selbstgedichtetes mit sonorer Stimme und Klampfenbegleitung zum Besten gab. Es waren doch schöne Stunden. Khadidja verkleidete sich als Indianer zum Entzücken des Zuck, der für Karl May schwärmte. Sybil Wayne kredenzte Cocktails mit der preziösen Anmut einer Priesterin, die den feierlichsten Ritus ihres Kults verrichtet. Tilly war von sanfter Zerstreutheit, bis sie sich plötzlich die schweren Flechten ihrer Frisur löste und das offene Haar wie einen kostbar schweren Mantel auf die Schultern fallen ließ. Dies war das Zeichen, dass der zwanglose Teil des Abends nunmehr beginnen dürfe. Pamela biss denn auch prompt in die Hand des Kavaliers, mit dem sie gerade tanzte. Sie hatte eine gewisse Neigung, Leute unvermittelt in die Hand zu beißen. Es tat ziemlich weh und hinterließ kompromittierende Spuren. Manchmal kam es zu ernsteren Zwischenfällen. Es mochte geschehen, dass Khadidja sich mit einem ihrer jungen Verehrer auf einen seriösen Boxkampf einließ, ohne dabei auf das Mobiliar und die Nerven der anwesenden Damen irgend Rücksicht zu nehmen. Sybil Wayne vor allem, kapriziös wie sie nun einmal war, hatte eine Aversion gegen Raufereien. »Ich bitte dich, Khadidja«, und sie rang zierlich die Hände, »hast du denn keine Kinderstube? Schließlich und endlich, du bist doch ein junges Mädchen aus gutem Hause.« Was Frau Tilly betrifft, so war sie nicht so leicht aus der Fassung zu bringen. Mitten im Lärm blieb sie stets von träumerisch heiterer Gefasstheit. Freilich gab es Tage oder ganze Wochen, während deren man sie überhaupt nicht zu Gesicht bekam. Ihr labiles Gemüt kannte Zustände der Depression und Verdüsterung, die sich mit einer gewissen Regelmäßigkeit wiederholten und ihr zeitweilig jeden Umgang mit Menschen unmöglich machten. Die Leidende versteckte sich in ihrer verdunkelten Stube oder auf dem Land, in einem Sanatorium, um in völliger Abgeschiedenheit das Ende der Heimsuchung abzuwarten. Auch bei Pamela kam dergleichen vor, nur dass in ihrem Fall das Übel viel abrupter auftrat und viel schneller vorüberging. Soeben hatte sie noch gefunkelt und geträllert, da warf sie plötzlich das Gesicht in die Hände und ward geschüttelt vom jähen Weinkrampf. Man drang in sie mit tröstender Zurede und besorgten Fragen. Was war der Grund ihrer Verstörung? Sie hatte keine Antwort, sondern stöhnte nur wie in physischer Qual. Schließlich gelang es ihr, einige Worte unter konvulsivischem Schluchzen hervorzubringen. »Es ist wegen Papa«, stammelte sie. »Er ist doch tot, und wir lachen hier in seinem Arbeitszimmer. Ich halt's nicht aus. Es bringt mich um den Verstand, dass er tot ist.« Und sie bedeckte ihr tränenüberströmtes Gesicht wieder mit beiden Händen. Die 10 auseinandergespreizten Finger zuckten vor ihrem Gesicht wie ein roter, unheimlich belebter Fächer. Es war gelegentlich eines solchen Ausbruchs, dass mir zum ersten Mal die sonderbare Bildung ihrer Hände auffiel. Bis dahin hatte ich nie gewagt, irgendein Detail ihrer Erscheinung kritisch zu betrachten, eingeschüchtert und bezaubert von ihrer schauspielerischen Bravour und Selbstgewissheit. Nun aber bemerkte ich die plumpe Form ihrer Hand. Ja, dies war die Hand Frank Wedekinds, die schwere, ungeschickte, tragisch brutale Hand der Spaßmacher und Philosophen, der priesterlichen Clowns und burlesken Prediger, die er in seinem Werk beschworen und auf der Bühne selbst verkörpert hatte. So hatte die Tochter also auch dies geerbt, diese rührenden, schrecklichen Hände, die immer aussahen, als seien sie wund und klebrig von Blut und als täten sie weh. Ich sah ihre Hände und die Tränen, die zwischen ihren Fingern hervorkamen, und ich sah ihren zuckenden Rücken und den gekrümmten Nacken. Ihr stolzer, kühner Nacken, jetzt sah ich ihn gebeugt. Ich fragte sie, »Willst du mich heiraten?« Wir waren genau gleichaltrig, Pamela und ich, gerade 18, zur Zeit unserer Verlobung. »Wenn du doch nur ein bisschen älter wärst«, klagte mein Vater. »Du bist halt gar so jung, das ist das Malheur. Und das arme Mielein seufzte. Was machen wir jetzt mit dir? Ich hatte soeben meine Studien bei Professor Geist abgebrochen, einfach indem ich mich zu Bette legte und die Familie wissen ließ, ich befände mich inmitten einer schweren psychischen Krise. Passiver Widerstand führt meistens zum Ziel. Ich war den lästigen Geist los und durfte mich als freier Mann fühlen. Die Eltern waren begreiflicherweise etwas besorgt. Was sollte aus mir werden? Ich hatte meine Antwort parat. Ich bin zum Tänzer geboren, ja, es ist meine Absicht, mich als Bewegungskünstler auszubilden. Was ist daran so komisch? Ich wünsche, bei Harald Kreuzberg Stunden zu nehmen. Er ist ein Genie und unter seiner Aufsicht wird auch das meine sich entfalten können. Was soll mir das Abitur? Es wäre Zeitverschwendung. In ein paar Jahren bin ich weltberühmt, ein zweiter Nijinsky. Auch rein finanziell gesehen ist die tänzerische Karriere vielversprechend. Vater und Mutter erklärten mit tapferer Gefasstheit, dass sie im Prinzip gegen den Tänzerberuf nichts einzuwenden hätten, wenn ihnen auch vielleicht für ihren ältesten Sohn eine andere Karriere lieber gewesen wäre, etwa die eines Architekten oder Heldentenors. Da ich mich aber nun einmal zur Tanzkunst berufen fühlte, sei es drum. Nur solle man einen so bedeutungsvollen Entschluss nicht ohne eingehende Überlegungen fassen. Es war jetzt April. Der elterliche Rat ging dahin, die weitere Diskussion meiner Berufswahl bis zum Herbst zu vertagen. Dann würde man dem Problem mit frischem Mut ins Auge schauen und gewiss eine Lösung finden. Aber wohin mit mir in der Zwischenzeit? Ich schlug Heidelberg vor. Von der Odenwaldschule aus hatte ich ein paar Ausflüge dorthin unternommen und behielt den Ort in angenehmster Erinnerung. Besonders hatte es mir eine malerische alte Baulichkeit angetan, etwas außerhalb der Stadt, am Neckar gelegen, Stift Neuburg, ein früheres Dominikanerkloster, jetzt im Besitz des Dichters Alexander von Bernus. War der Baron nicht mit meinen Eltern vor Jahren recht gut bekannt gewesen? Man könnte bei ihm anfragen, ob er gesonnen sei, mich als Pensionär bei sich aufzunehmen. Ich dachte es mir anregend und gemütlich, ein paar Monate in so kurioser Umgebung zu verbringen. Übrigens traf es sich so, dass mein Freund Uto, der bald nach mir die Odenwaldschule verlassen hatte, in einer kleinen Stadt, nicht weit von Heidelberg, zu Hause war. Baron von Bernus, dessen Gewohnheit es durchaus nicht war, fremde junge Leute als Paying Guests bei sich aufzunehmen, mag sich über das Anliegen meines Vaters etwas gewundert haben. Er willigte aber ein. Aus Gefälligkeit und vielleicht auch, weil es ihn interessierte, die Bekanntschaft des grillenhaften Knaben zu machen, der es sich in den Kopf gesetzt hatte, am klösterlichen Leben des Schlosses teilzunehmen. Es war ein wunderlicher Kreis, in dessen Mitte ich nun mit heiterer Zwanglosigkeit aufgenommen wurde. Der Baron selbst entsprach in Aussehen und Haltung durchaus dem Bilde, das die volkstümlich-romantische Fantasie sich vom Poeten macht. Seine Miene, von der Fülle des seidig lockeren Haares wirkungsvoll gerahmt, war von blasser Milde, beinahe priesterlich, dabei aber nicht ohne eine gewisse sinnliche Energie. Er hatte seine Laufbahn als literarischer Bohemien begonnen, um sich aber bald tieferen Studien und Abenteuern zuzuwenden. Aus dem verspielten Ästheten wurde ein Mystiker, aus dem Mystiker ein professioneller Adept und Künder der okkulten Sphäre. Nach kurzer Lehrzeit bei verschiedenen esoterischen Gruppen schloss er sich der Anthroposophischen Gesellschaft an, deren Gründer und Leiter Dr. Rudolf Steiner dem Hause Bernus auch persönlich nahestand. Der große Eingeweihte mag als Lehrer und Redner faszinierend gewesen sein, nur dass ihm leider die Gabe fehlte, seine Einsichten und Orakel in halbwegs gefälliger Form zu Papier zu bringen. Der Baron, obwohl sonst von wählerischem Geschmack und übrigens seinerseits nicht ohne echt poetische Gaben, schien jedoch an der Dürftigkeit der steinerschen Prosa keinen Anstoß zu nehmen. Ein nicht unerheblicher Teil seiner Zeit und seiner Energie war der Auslegung und Propagierung des anthroposophischen Evangeliums gewidmet. In den verbleibenden Stunden beschäftigte sich der Schlossherr von Stift Neuburg mit Alchemie, Astrologie und der Herstellung von allerlei heilsamen Pulvern und Tinkturen nach Rezepten des Paracelsus. Während das Suchen nach dem Stein der Weisen zunächst nur Kosten verursachte, erwiesen sich die magischen Pillen schon jetzt als Goldquelle, weshalb der Baron sich denn auch auf diese Branche der Geheimwissenschaft besonders konzentrierte. In der Hexenküche ging die Arbeit immer flink von der Hand, zumal dort die Baronin dem Gemahl mit kundigem Rat assistierte.